Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 624 an Schiller. In dem Falle, in welchem ich mich gegenwärtig befinde, ist die Überzeugung das Beste, dass das, was gegenwärtig geschehen muss, durch meine Gegenwart gefördert wird. Und wäre es auch nur Täuschung, dass ich hier nötig bin, so ist auch schon mit dieser genug gewonnen. An alles Übrige, es sei poetisch oder literarisch, naturhistorisch oder philosophisch, wird nicht gedacht. Meine Hoffnung steht auf den Anfang des Augusts, wo ich sie wieder zu sehen gedenke. Bis dahin wird auch wohl meine Roßlaer Gutsache in Ordnung sein, denn ich habe noch die Lehn zu empfangen und was dergleichen Dinge mehr sind. Madame La Roche ist wirklich in Osmanstedt angekommen, und da ich mich gegenwärtig im Stande der Erniedrigung befinde, so brauche ich den Beistand der Unglücksburgemeisterin nicht, um diesem Besuch gehörig zu begegnen. Übrigens ist, wie schon gesagt, nichts Neues, Erfreuliches und Seelenerquickliches vorgekommen, und ich bin genötigt, diesen Brief abermals zu schließen, ehe er noch etwas enthält. Leben Sie recht wohl, halten Sie sich an Ihr Geschäft und bereiten mir dadurch einen schönen Empfang. Ihrer lieben Frau viele Grüße, Weimar am 17. Juli 1799. G.